Die andere Geschichte, so viel wird dir inzwischen klar sein, bietet Platz für alle von der konventionellen Wissenschaft als real anerkannte Phänomene. Sie kann aber auch Phänomene erfassen und stimmig, rational und intelligent erklären, die zwar ständig beobachtet, aber von der konventionellen Wissenschaft einfach nicht beachtet werden. Ich will die wichtigsten Punkte kurz wiederholen und noch einige Beispiele anfügen. Zuerst sind natürlich die im 17. Brief beschriebenen Forschungen zur Frage der Psychokinese und der präkognitiven Fernsichtigkeit zu erwähnen. Dann die vielen anderen Vorkommnisse, von denen so häufig berichtet wird, dass sie in einer Geschichte, die ernst genommen werden möchte, einfach berücksichtigt werden müssen. Eines dieser Phänomene, mit denen die konventionelle Wissenschaft überhaupt nichts anfangen kann, bilden die sogenannten außerkörperlichen Erfahrungen, bei denen Menschen das Gefühl haben, dass ihr Gewahrsein den Körper verlässt, um sich anderswo aufzuhalten. In manchen Fällen können auf diesem Wege Informationen gewonnen werden, die sich später bestätigen lassen. Ich führe nur drei Fälle von vielen an, bei denen kein offensichtlicher Grund zum Fabulieren erkennbar ist. Der Krebsarzt Josef Issels berichtet: »Einmal habe ich etwas sehr Merkwürdiges erlebt. Ich machte meine Morgenrunde auf der Station 1, auf der Akutfälle liegen. Ich betrat das Zimmer einer dem Tod nahen älteren Dame. Sie sah mich an und sagte: »Herr Doktor, wissen Sie, dass ich meinen Körper verlassen kann?« Mir war bekannt, dass die Nähe des Todes die absonderlichsten Phänomene erzeugen kann. »Ich werde es Ihnen beweisen«, sagte sie, »hier und jetzt.« Sie schwieg einen Augenblick und sagte dann: »Wenn Sie in Zimmer 12 gehen, werden Sie eine Frau vorfinden, die einen Brief an Ihren Mann schreibt. Sie ist eben mit der ersten Seite fertig. Ich habe es gerade gesehen.« Sie beschrieb dann bis in alle Einzelheiten, was sie gerade gesehen hatte. Ich beeilte mich, in das Zimmer 12, das am anderen Ende des Ganges lag, zu kommen. Ich fand genau das vor, was die Frau geschildert hatte, bis zu den Inhalten des Briefs. Ich ging in das Zimmer der älteren Dame zurück, in der Hoffnung, vielleicht eine Erklärung zu bekommen. Aber sie war inzwischen gestorben. Die zweite Geschichte wird von einer Frau erzählt, die beim Europäischen Parlament arbeitet und sich gerade mit dem Auto auf der Rückfahrt von London nach Luxemburg befand. Gegen Mitternacht geriet ich in einer Kurve am Rand eines Abhangs auf eine vereiste Stelle und kam ins Schleudern. Das linke Rad stieß an den erhöhten Mittelstreifen zwischen den Fahrbahnen und der Reifen platzte. Der Wagen überschlug sich, und das Letzte, woran ich mich erinnere, ist das Gefühl von Eis im Gesicht. Als nächstes löste ich mich in spiralförmigen Windungen aus meinem Körper und verfolgte in Windeseile den Weg zurück, den ich gekommen war. Hinter der Kurve bemerkte ich einen näherkommenden Wagen, in dem ein älteres Ehepaar saß. Der Mann hob die Hände vom Lenkrad, als er das Krachen hörte, und zugleich fiel ihm die Pfeife, die er gerade rauchte, in den Schoß. Zu seiner Frau gewandt, sagte er: »Da haben wir es schon wieder.« Ich sah, wie er sich die Tabakkrümel, die aus seiner Pfeife gefallen waren, von der Hose zu wischen versuchte. Dann spürte ich, wie ich durch eine dunkle Röhre oder einen Tunnel nach oben gezogen wurde. Ich hatte den vagen Eindruck von einer Gestalt, die mir ein wunderschönes Umhängetuch, ganz weiß und weich und leuchtend, reichte. Ich hörte sie sagen: »Komm, du musst doch frieren, du musst doch so müde sein.« Ich erinnere mich, dass ich sagte: »Nein, ich kann dein Tuch leider nicht annehmen, ich bin so voll Blut.« Ich blickte nach unten und sah mich in meinem Auto blutüberströmt. Ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkam. Als nächstes kam ich jedenfalls wieder zu Bewusstsein. Die Leute staunten, denn sie hatten mich für tot gehalten. Am nächsten Vormittag fragte ich den Mann: »Weshalb haben Sie wieder gesagt, als Sie den Unfall hörten?« Er sagte: »Ich verstehe nicht.« Also sagte ich: »Sie haben sich Madame zugewandt, und dabei fiel Ihnen die Pfeife aus dem Mund.« Er wurde kalkweiß und sagte: »Aber Madame, das können Sie unmöglich wissen. Sie waren doch hinter der Kurve verunglückt.« Die Sozialarbeiterin Kimberly Clark von der University of Seattle erzählt von einer Patientin namens Maria, die während ihres Aufenthalts in dem Krankenhaus, in dem Kimberly arbeitete, einen Herzstillstand erlitt. Sie sagte zu Kimberly: »Als die Ärzte und Schwestern sich an mir zu schaffen machten, ist etwas ganz Seltsames passiert. Ich sah von der Decke herunter zu, wie sie meinen Körper bearbeiteten. Das beeindruckte mich zunächst nicht übermäßig. Sie hatte die Ärzte und das Personal schon den ganzen Tag vor ihrem Herzstillstand gesehen und musste ungefähr wissen, wer da sein würde, was die Leute anhaben würden, was da ablaufen würde. Dann erzählte Maria aber weiter, dass irgendein Gegenstand auf dem Sims im dritten Stock am Nordende des Gebäudes sie ablenkte. Sie dachte sich dort hinauf und hatte alsbald einen Tennisschuh unmittelbar vor ihrer Nase. Jetzt bat sie mich nachzusehen, ob ich diesen Schuh finden könnte. Sie wollte gern die Bestätigung einer zweiten Person für diese außerkörperliche Erfahrung haben. Mit gemischten Gefühlen ging ich nach draußen und suchte mit den Augen die Simse des Gebäudes ab, aber da war nichts zu sehen. Dann ging ich im dritten Stock von einem Patientenzimmer zum nächsten und sah überall aus den Fenstern, die so klein waren, dass ich das Gesicht an die Scheibe pressen musste, um überhaupt das Sims zu sehen. Und tatsächlich fand ich schließlich ein Zimmer, vor dem außen auf dem Sims ein Tennisschuh lag. Allerdings war mein Blickwinkel hier ein ganz anderer als der von Maria beschriebene. Sie hatte gesagt, am kleinen Zeh sei der Schuh durchgescheuert und das Ende des Schnürsenkels stecke unter dem Absatz. Um diese und andere von ihr beschriebene Details sehen zu können, hätte sie draußen und sehr dicht an dem Schuh schweben müssen. Ich konnte den Schuh bergen und brachte ihn Maria. Für mich war er ein sehr konkreter Beweis. Solche Geschichten sind gar nicht so unglaublich, wenn wir einen wichtigen Punkt der anderen Geschichte akzeptieren, nämlich, dass unsere Wahrnehmung nicht auf die bekannten Körpersinne beschränkt ist.